Unsere Betrachtung der Taufangelegenheit in den Evangelien hat ihren Abschluss noch nicht gefunden. Wir müssen noch einmal zum Ausgangspunkt zurückkehren. Wir hatten uns vorgenommen, am Problemkomplex der Taufe zu zeigen, mit welch gründlicher Überlegung auch diesmal die Taktik des absichtlichen Widerspruchs gehandhabt und mit welch scharfem Nachdenken die einheitliche Ideenkonstruktion der Gesamtevangelienmasse gezimmert worden ist. Es ist nicht damit getan, mit den Theologen festzustellen, dass der Gedanke einer realen Schaffung der Sakramente durch den Tod Jesu infolge Freiwerden des Geistes eine späte johannäische Spekulation sei und dass deshalb der vierte Evangelist seine unvorsichtige Angabe, Jesus habe selbst getauft, als mit seiner Theorie nicht vereinbar, sofort wieder zurücknehmen musste. Uns interessiert vor allem die schon gekennzeichnete merkwürdige Stellungnahme der drei ersten Evangelisten zur Tauffrage. Oder mit anderen Worten, uns beschäftigt immer noch die seltsame Schüchternheit der Gemeindelegende in dieser wichtigen Kultangelegenheit. Und jetzt wird uns des Rätsels Lösung ohne weiteres klar und wir blicken ins innerste Flechtwerk der Ideen Zusammenhänge zwischen allen vier Evangelien. Das Konsortium der Evangeliendichter war sich darüber einig, dass das Wesen der von den Philosophen unter ihnen ersonnenen christlichen Geisttaufe es unmöglich mache, Jesus selbst christlich taufen zu lassen. So blieb denn nichts anderes übrig, als die drei ersten Evangelisten überhaupt von Taufhandlungen Jesu und der Jünger schweigen zu lassen. Die Legende durfte hier nicht fabrizieren und auch die kleine Konzession im Johannesevangelium sogleich wieder zurücknehmen. Weil auch die Jünger eigentlich erst nach dem Tode Jesu mit der christlichen Taufe beginnen durften, deshalb ließ man Jesus diesen Auftrag an die Jünger erst dann erteilen, als er nach der Auferstehung endgültig von der Erde schied, um statt seiner den Geist zu senden. Der immer wieder auftretende absichtliche Widerspruch im Gebiete der Evangelien und des Neuen Testamentes überhaupt darf, wie die geschickte und sorgsam überlegte Behandlung des Taufproblems eben noch bekundete, nicht als Ausgeburt von Spielerei und Laune seitens der gelehrten Urheber gewertet werden. Es ist überhaupt keine freiwillige, sondern eine höchst unfreiwillige Angelegenheit. Der Ursprung des absichtlichen Widerspruches liegt im Wesen der christlichen Religion selbst. Das Christentum ist eine Widerspruchsreligion durch und durch. Was wir am Eingang dieses Kapitels als Ergebnis vorweggenommen haben, der unvermeidliche Zwang zum Widerspruch von den dialektischen Spannungen der christlichen Dogmen herrührt, sehen wir nun bestätigt. Bereits bei der Setzung des ersten Hauptsatzes der christlichen Philosophie sahen sich die Denker in einen Widerspruch verwickelt. Dieser Satz bestimmt das Wesen des christlichen Gottes, Gottvaters, bekanntlich dahin, dass Gott die Liebe sei. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn dahingab, auf dass alle, die an ihn glauben, dereinst das ewige Leben haben. Gottes Liebe wendet sich im Prinzip zwar an alle Menschen, aber sie wendet sich in der Praxis durchaus nicht bedingungslos an jeden Menschen. Das heißt, sie wirkt sich aktuell nur dem Menschen gegenüber aus, der an den Sohn glaubt. Wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Der liebende Gott offenbart sich in der christlichen Philosophie also zwangsläufig auch als Gegensatz und Widerspruch der Liebe, nämlich als unbarmherziger Richter. Dieser Widerspruch im Wesen des Christengottes lässt sich auf keinen Fall beseitigen und soll auch in der christlichen Religion nicht beseitigt werden, ist doch das ganze christlich-philosophische System mit bewusster Absichtlichkeit auf diesen Gegensatz aufgebaut. Im Banne dieses Systems soll nur der für selig erklärt werden können, der an den göttlichen Sohn und speziell an seinen Erlösungstod glaubt. So will es der Zweck dieser Philosophie. Und diese Religion muss so dekretieren, weil ihr praktischer Nutzen, Bildung einer Vereinigung von Christusgläubigen, eben als Anhänger des Systems Gläubige verlangt. Indem wir aber das Wort Glauben aussprechen, also Gläubige, geraten wir unversehens wieder in einen Widerspruch. Diesmal handelt es sich um den Widerspruch in der Rechtfertigungslehre. Entweder fasste man die Zurechnung der Gerechtigkeit Christi an die Gläubigen als einen unabhängig vom Verhalten des Menschen sich abspielenden Vorgang, dann ergab sich hier eine Selbsttäuschung Gottes, eine Gerechtigkeit Gottes, die keine war. Gott verbarg sich den wirklichen Tatbestand, indem er aus reiner Willkür die Gerechtigkeit Christi dem Menschen wie einen Mantel umhängte. Oder wollte man dem entgehen und betonte, dass die Gerechtigkeit Christi eben nur dem Gläubigen angerechnet werde, dann wurde der Schaden womöglich noch schlimmer. Denn jetzt erschien der Glaube als die Bedingung, um deretwillen Gott zurechnete. Er bekam tatsächlich die Bedeutung eines Verdienstes, das Gott lohnte. Wir haben hier eine Darstellung K. Holls über die Rechtfertigungslehre Luthers in der Gestalt ihrer Abwandlung durch Melanchthon zitiert. Doch nicht erst Luther hat den hier aufgezeigten Widerspruch entdeckt oder gar ihn erst geschaffen. Auch die alten Kirchenväter haben ihn nicht geschaffen. Dass diese Kirchenväter gleichfalls erdichtete Gestalten sind, ergibt sich aus dem für die Fälschungsaktion des Mittelalters anzusetzenden Zeitpunkt. Vielmehr durchzieht dieser Gerechtigkeitswiderspruch wesenhaft das ganze vierfache Evangelium, das heißt, der Gegensatz ist bewusst in die Evangelienmasse hineingetragen worden. Dass solche Widersprüche von vornherein absichtlich angelegt sind, können selbstverständlich die theologischen Forscher nicht ahnen und noch viel weniger können sie das zugeben, denn die Evangelien sind ihrer ererbten Überzeugung nach natürlich entstandene Traditionsniederschläge aus urchristlicher Zeit. Orthodoxe Theologen besitzen zudem die Gabe, Widersprüche in den Evangelien gar nicht zu erblicken. Alles ergänzt sich ihnen zu schönster Harmonie, so auch im Falle der Wesensbestimmung des christlichen Gottvaters. Moderne, liberale Theologen leugnen zwar das Dasein der Widersprüche nicht, aber sie wissen, was sie der religiösen Situation der Zeit, wie sie von ihnen begriffen wird, schuldig sind. Darum schaffen sie den Widerspruch im Wesen Gottes dadurch aus der evangelistischen Welt, dass sie die eine Widerspruchsseite, den jüdischen, belohnenden Richtergott, als sekundäre Gemeindedogmatik auf den großen Abfallhaufen der Legende werfen. Dies Willkürverfahren der Schichtenscheidung verdient keine Widerlegung mehr. Mutiger sind da die sogenannten Dialektiker unter den Theologen. Nach dem Vorbild von K. Barth anerkennen sie zwei gegensätzliche Wesenszüge in Gott und sind sogar bemüht, diese Zwiespältigkeit mehr als bisher zur Geltung zu bringen. Wir können uns hier nicht näher mit diesen Dialektikern beschäftigen, wollen aber einige charakteristische Sätze der dialektischen Theologie anführen, in denen das Zweipolsystem der christlichen Philosophie schön zutage tritt. Freigesprochen ist der Mensch immer nur als vor Gott Verurteilter. Dieses Gericht ist Gnade. Diese Verurteilung ist Vergebung. Dieser furchtbare Gott ist der liebende Vater. Man sieht, diese Dialektiker empfinden auch in Religion gewissermaßen rau, aber herzlich. Für diese Theologie liegt die christlich-religiöse Wahrheit nach einer besonders tiefsinnigen Phraseologie jeweils in der Mitte von Ja und Nein. Dem Leser ist klar geworden, wo der wirkliche Ursprung der auffälligen Widersprüche in den Evangelien zu suchen ist: in der gelehrten Werkstatt der mittelalterlichen Evangeliendichter. Von vornherein wurden die Widersprüche bewusst als solche in das dichterische Ideengewebe der Evangeliensubstanz hineingearbeitet. So zeugen denn diese sorgsam aufeinander abgestimmten Widersprüche umgekehrt mit lauter Stimme von dem einheitlichen Ursprung aller Evangelien. Wir gewahren einen einheitlichen Willen, der über allem waltet.